Am 23. März 1966, 1977 wurde ein Gedenkstein in der historischen revolutionären Gedenkstätte Hakdang-gol in Pyongyang errichtet, in der der unbeugsame revolutionäre Kämpfer Herr Kim Hyong-ji die Nationale Liga Koreas gegründet hatte. In den vergangenen 40 Jahren besuchten insgesamt 1.874.400 Soldaten der koreanischen Volksarmee werktätige verschiedene Kreise und Schichten, die Jugendlichen und Studenten diese Gedenkstätte. Der 23. März dieses Jahres ist der 100. Jahrestag der Gründung der Nationalen Liga Koreas, der größten antijapanischen revolutionären Untergrundorganisation von Korea, die in die Volksmassentiefe Wurzel geschlagen hatte.